So, das ist besser. Jetzt sehen wir uns wenigstens. Oh, ich glaube nicht, dass ich die junge Dame schon kenne, Maxon. Inspektor Wardlow, Dorothy Habergill. Freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Habergill. Danke sehr. Sie teilen hoffentlich nicht Mr. Maxons Vorurteil gegen die Polizei. Nein, nein, das tue ich nicht. Gut, gut. Seit wann schnüffeln Sie denn hier schon herum? Oh, schnüffeln ist etwas, was ich nie tue. Sie haben doch das Cottage bestimmt von oben bis unten durchsucht. Das habe ich allerdings. Und wo ist Ihr Haussuchungsbefehl? Ich finde Menschen wie Sie schon sehr ergötzlich, Maxon. Sie verachten das Gesetz und Menschen wie mich, die es repräsentieren. Aber sobald es dicke Luft gibt, wie man sagt, ist in jeder Buchstabe dieser Gesetze heilig. Hey, Sie haben Johnny zum Lachen gebracht. Oh, ich kann sehr drollig sein. Sie sollten mich ja mal bei unseren Weihnachtsfeiern erleben. Aber sagen Sie, dieses unangenehme Bild hier... Hat er Sie auch so erschreckt? Ja, ich muss gestehen, ja. Was ist denn damit, Maxon? Wieso meinen Sie, dass ich etwas davon weiß? Johnny, mach dich nicht lächerlich. Miss Habergill hat recht. Wir finden das Nötige doch heraus. Also, warum nicht ökonomisch sein? Eine junge Künstlerin, Martina Stevens, hat es gemalt. Auf Bestellung. Ihren Auftraggeber hat sie allerdings nie gesehen. Er teilte ihr seine Wünsche telefonisch mit. Das Honorar schickte er per Post. Er nannte sich Johnny Maxon. Das ist ja sehr interessant. Finde ich auch. Aber die Dame bekam doch sicher eine Adresse, an die das Bild zu liefern war. Nein, es wurde abgeholt. Und zwar an einem Abend, an dem sie nicht zu Hause war. Möglicherweise mit einem grünen Lieferwagen. Möglicherweise? Eine Freundin der Malerin sah einen grünen Lieferwagen. Kennen Sie jemanden, der einen grünen Lieferwagen fährt, Maxon? Nein. Sie auch nicht zufällig, Miss Habergill? Nein. Was ist Ihre Meinung über das Bild, Maxon? In künstlerischer Hinsicht, meinen Sie? Also, Sie wissen ganz gut, was ich meine. Wenn Sie mich fragen... Was ich getan habe. Es ist eine Variation der Briefe, der Postkarten etc. etc. Richtig. Darf ich fragen, wovon die Rede ist? Jemand hat Julia richtiggehend verfolgt. Ja, mit obszönen Briefen, Postkarten mit Geburtstagswünschen an die Tochter nach deren Tod. Oh nein. Ja, das ist längst noch nicht alles. Aha. Übers Telefon wurde ihr ein Band mit der Stimme von Sarah vorgespielt. Hier im Hause klopfte jemand nachts ans Fenster, und zwar immer genau zur Stunde, zu der Sarah verunglückt war. Sie ist deswegen eine Zeit lang gar nicht mehr hierher gefahren. Und sie wurde erpresst. Woher weißt du das alles, Johnny? Gute Frage. Von Ian Wotherspoon. Wer ist Ian Wotherspoon? Ein Nervenarzt. Bei dem Ihre Frau in Behandlung war? Ja. Aber er dachte, Julia litt an Halluzinationen. Wir wissen es besser, was? Ja. Warum wollten Sie heute Abend hierher fahren, Maxon? Weil ich hierher fahren wollte. Nicht schon wieder, Johnny. Es geht dir doch nichts an, Dorothy. Darf ich das selbst entscheiden? Also, Maxon, warum? Ich weiß es selbst nicht. Oh, Maxon, beleidigen Sie nicht meine Intelligenz. Nein, Inspektor, ehrlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht suche ich etwas. Vielleicht. Aber dann vielleicht zu spät. Worauf wollen Sie jetzt wieder hinaus? Vielleicht habe ich schon gefunden, was Sie suchen. Wenn Sie mir sagen, was es ist, könnte ich unter Umständen aufhören zu suchen. Es ist ein Pass. Wovon reden wir bitte? Ich habe in diesem Hause einen Pass gefunden. Und was hat das mit Mr. Maxon zu tun? Es dürfte sich um seinen handeln. Aber es ist ja total lächerlich, das Ganze. Ich habe ja einen Pass. Den habe ich Ihnen sogar schon gezeigt. Und Sie haben mir noch geraten, ihn verlängern zu lassen. Richtig. Und? Und was? Was soll ich mit zwei Pässen? Sie könnten einen haben, einen ordnungsgemäßen, der beweist, dass Sie fast 5 Jahre lang nicht in diesem Land waren. Und Sie könnten einen zweiten haben, einen etwas weniger ordnungsgemäßen, der eine ganz andere Geschichte erzählt. Richtig. Wenn das hier mein Pass wäre... Ja, können Sie beweisen, dass er es nicht ist? Können Sie beweisen, dass er es ist? Ich glaube, Sie verstehen nicht ganz, Maxon. In dem Fall liegt die Beweislast bei Ihnen. Soll er Ihre Arbeit machen, Inspektor? Nein, nein, nein, Dorothy. Er stellt nur einfach die Dinge auf den Kopf. Ich werde für schuldig gehalten bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist nicht wahr. Außerdem werde ich nicht dafür bezahlt, jemanden für schuldig zu halten. Mein Job ist es, Tatsachen zu untersuchen und das Resultat dieser Tatsachen. Und in diesem Fall fängt meine Person an, das Resultat ihrer Tatsachen zu sein. Johnny, können wir nicht gehen? Haben wir Ihre Erlaubnis, Inspektor? Sie haben sie. Sie werden sicher nicht vergessen, hinter sich abzuschließen, nicht wahr? Oh, ich werde sogar noch etwas ganz anderes tun, Maxon. Ja? Ich werde dieses Haus versiegeln, bis meine Laborleute hier Zentimeter für Zentimeter untersucht haben. Aha. Dann also gute Nacht, Inspektor. Und Weidmanns Heil. Ja, gute Nacht. Ich bat Dorothy, zum Hotel zu fahren. Wir erreichten die Hauptstraße, bogen nach links ab und pflügten durch die Dunkelheit. Um uns herum See, Hügel, Wald. Alle Ingredienzien einer köstlichen Fertiglandschaft, die nur noch mit Tageslicht aufgegossen werden musste. Johnny, würdest du mir mal zuhören? Was ist? Bei dir muss man immer alles, was man sagen will, vorher redigieren. Nein, Dorothy, nicht. All diese schrecklichen Sachen, die Briefe, die Geburtstagskarten, die Anrufe, das Bild. Ja. Das hat doch alles immer wieder mit Sarah zu tun. Ja, das ist richtig. Also ich frage mich ehrlich gesagt, was wirklich passiert ist, als sie verunglückte. Wardlow hat es gecheckt. Er sagt, es war tatsächlich ein Unfall. Dorothy, ich habe eine Bitte. Ja? Ich will im Hotel einen Mann sprechen. Lass uns dann allein, ja? Natürlich, Johnny. Er hatte die Theke ganz für sich. Ein kleiner Mann in einem Kokon aus Fett. Bunty Nickel. Wilderer, Schnüffler, Taschendieb und Taugenichts. Ein geborener Überleber. Ja. Der Wanderer kehrt zurück. Hallo, Bunty. Ich höre, du warst im Ausland. Paris? Mann, muss das eine Stadt sein. Ja. Muss es sein. Midi-lange schwarze Strümpfe. Überall Frauen, die Cancan tanzen. Kein Mann kann sich allein auf die Straße wagen. Willst du was trinken? Ich sag nicht nein. Und was bringt dich wieder hierher? Ach, dies und das. Ja, hab schon gehört. Heute Vormittag habe ich einen Freund von dir gesprochen. Und das war wer? Ein Zeitungsmann. David Williams. Oh ja, ganz netter Kerl. Interessant. Was möchtest du der Presse verhökern, Bunty? Du weißt etwas über den Tod meiner Frau. Die hat mir gefallen, deine Julia. Na, vor allem, wenn sie sich auszog, um schwimmen zu gehen. Was? Hat's noch lang wehgetan damals, Bunty? Also raus damit. Was ist das Geheimnis? Was weißt du über Julias letzten Tag? Ich habe gesehen, wie sie ankamen. Im Cottage. Sie kamen? Deine Frau und die andere. Was andere? Frau? Ja. Wie sah die denn aus? Blondes Haar. Mehr weiß ich nicht. Um wie viel Uhr war das etwa? Mitternacht. Kamen Sie mit dem Auto? Mit dem Auto. Hast du das Auto gesehen? Ja. Sie sind nicht bis zum Cottage runtergefahren. Wir sind oben stehen gelassen haben. Und zu Fuß runtergelaufen sein. Warum denn das? Frag mich doch nicht. War Licht im Cottage? Nein. Und was passierte dann? Machst du einen Witz? Ich hab dich gefragt, was dann passierte. Das weißt du doch besser als ich. Was dann passierte. Die zwei sind zum Cottage gegangen und deine Frau hat die Tür aufgeschlossen und gerufen, Johnny, bist du da? Und als keine Antwort kam, hat sie noch lauter gerufen. Johnny, ich bin's, Julia.